dann müssen Sie auch den Eindruck gehabt haben, den jeder, der mit ihm zusammengekommen, empfunden hat, dass irgendetwas Unheimliches, Unnatürliches an ihm ist. Ich kann es Ihnen nicht näher beschreiben. Ich weiß nur, dass, wenn ich ihn sah, mir das Mark in den Knochen erstarrte. Ich habe auch dieses Gefühl gehabt, sagte Utterson. Als dieses maskierte Ding wie ein Affe die Treppe hinaufsprang, fuhr der Diener fort, da stand mir das Herz still. Ich wurde eiskalt. Ich weiß wohl, Herr Rechtsanwalt, dass meine Aussage vor Gericht nichts gelten würde, aber ich sage es Ihnen, ich schwöre es Ihnen, bei allem, was mir heilig ist, es war Hyde. Ich fürchte, Sie haben recht, Poe, sagte der Advokat. Es konnte nur Böses von einer solchen Verbindung kommen, nur Böses für meinen alten Freund. Ich fürchte wie Sie, dass der arme Henry Jekyll ermordet ist, und ich glaube, dass der Mörder, Gott weiß, wie das zu erklären ist, noch oben in der Arbeitsstube haust. Wir müssen Jekylls Tod rächen. Rufen Sie Bradshaw. Bradshaw, der zweite Diener, erschien, sehr blass und verstört. Mut gefasst, Bradshaw, sagte der Advokat. Diese Ungewissheit über das Schicksal Ihres Herrn ist nicht mehr zu ertragen. Wir wollen ihr ein Ende machen. Poole und ich werden in die Arbeitsstube eindringen. Um die Möglichkeit zu verhindern, dass uns der Übeltäter entschlüpfe, gehen Sie mit dem Kutscher an die Hintertür. Nehmen Sie sich jeder einen guten Stock. Im Notfall brauchen Sie Gewalt. Unter allen Umständen sorgen Sie dafür, dass er uns nicht entkommt. Ich gebe Ihnen 10 Minuten, sich auf Ihren Posten zu begeben. Der Advokat sah nach seiner Uhr. Und nun, Poole, fuhr er fort, wollen wir auf unseren Posten gehen. Sie traten in den Hof. Die Wolken waren schwerer und dichter geworden und bedeckten den Mond. Es war tiefe, dunkle Nacht. Der Wind heulte durch den engen Hof und blies das Licht aus, das Poole trug. Erst als er unter der Tür des Laboratoriums stand, war es ihm möglich, es wieder anzuzünden. Sie setzten sich auf eine Kiste und warteten schweigend. Sie hörten das ferne, summende Geräusch der Stadt, aber in ihrer unmittelbaren Nähe wurde die Stille durch Schritte, die sie deutlich über sich vernahmen, unterbrochen. »So geht es den ganzen Tag«, flüsterte Poole, »und auch den größten Teil der Nacht. Oh, er hat ein böses Gewissen, der da oben herumschleicht. Er hat Blut vergossen. Das ist der Schritt eines Mörders. Horchen Sie, Herr Rechtsanwalt, ist das der Tritt meines Herrn?« Die Schritte waren leicht, elastisch, ganz verschieden von dem schweren, entschlossenen Auftreten Jekylls. Utterson seufzte tief. »Ist es immer dasselbe?« fragte er. »Einmal habe ich es weinen hören«, flüsterte Poole. »Weinen?« rief der Advokat mit Entsetzen. »Ja, weinen«, sagte der Diener. »Wie ein Weib, wie eine verlorene Seele.« Die 10 Minuten waren beinahe verstrichen. Poole nahm die Axt, der Advokat die schwere eiserne Stange. Der Vorhang wurde zurückgezogen, das Licht auf eine Kiste am Fuße der Treppe gestellt. Jetzt stiegen beide die Stufen hinauf. Utterson klopfte an die Tür. Keine Antwort. »Jekyll«, rief er mit lauter Stimme, »ich muss dich sehen, ich bestehe darauf.« Wiederum keine Antwort. »Ich sage dir, dass ich entschlossen bin, dich zu sehen, und wenn du nicht aufmachst, so schlag ich die Tür ein.« »Utterson«, rief eine Stimme von innen, »um Gottes Willen, hab Erbarmen!« »Ha«, schrie der Advokat, »das ist nicht Jekylls Stimme, das ist Hyde. Schlagen Sie die Tür ein, Poole.« Poole vollführte mit der Axt einen wuchtigen Hieb. Es war eine alte, feste Tür aus hartem Holz, die nicht weichen wollte. Ein grauenerregendes, tierähnliches Angstgeschrei drang aus der Stube. Endlich gelang es Utterson, sein Eisen einzuklemmen und das Schloss aufzubrechen. Einen Augenblick standen die beiden still, als ob sie erschreckt wären von dem Lärm, den sie selbst machten.